Da wären wir mitten im Weh und Ach. Schlägt das nicht mehr ins weibliche Fach? Sie wollen uns wohl beleidigen, wie mir scheint. Sie brauchen sich nicht zu verteidigen, so war's nicht gemeint. Sich sehnen können, wie man das nennt, ist kein Malheur, sondern ein Talent. So ist das gemeint, Sie kluger Mann? Dann also lassen Sie mich mal ran. Bravo, mein Fräulein. Ach, schon gut, mein Schatz. Die Stimme kenne ich. Die ist hier am Platz. Ich hörte sie mal im Kabarett, schon lange her, gegen Freibillett. Es gibt nicht sehr viele von dieser Sorte. Drum, ehe sie losgeht, noch ein paar Worte.